Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Schlüssel. Die Landluft klebte an meinen Bronchien, als ich das kleine Haus betrat. Der Hausherr war groß gewachsen und erschreckend dünn. Nachdem er mir die Hand geschüttelt hatte, rieb er seine Finger einzeln an einem Taschentuch ab. Ich bin allergisch gegen fast alles. Das ist unangenehm. Vielleicht liegt es an Ihrem Namen, Herr Staub. Staub ist so ziemlich das Einzige, was mir gut bekommt. Ich hasse den Geruch von Putzmitteln. Ich bekomme Ausschläge davon. Ganz besonders aber hasse ich Bahnhöfe. Sie haben eine Bahnhofsallergie? Allerdings. Schon als Kind fuhr ich nicht gerne mit der Bahn. Meine Füße schwellen an und auf meinem Rücken bilden sich Blasen, sobald ich in die Nähe eines Bahnhofes komme. Deshalb möchte ich Sie engagieren. Soll ich für Sie durch die Lande fahren? Sie sollen für mich ein Schließfach leeren. Und was befindet sich in dem Schließfach? Ein Koffer voller Blütenstaub? Keine Blüten und kein Staub, nur eine Diskette. Gegen Plastik sind Sie nicht allergisch? Wenn ich das Haus verlasse, begebe ich mich in große Gefahr, gesundheitlich. Ich benötige jedoch dringend die Informationen auf der Diskette. Weshalb schicken Sie nicht einfach einen Botenjungen? Das kommt billiger. Diskretion und Sicherheit sind zwei Dinge, die mir äußerst wichtig sind. Deshalb werde ich Sie angemessen bezahlen. Gefährlich kann es für Sie nicht werden. Ich glaubte Herrn Staub kein Wort, aber der Auftrag klang nach einem Spaziergang mit fettem Honorar. Herr Staub übergab mir feierlich den Schließfachschlüssel und ich machte mich auf den Weg. Da ich mit allem Möglichen rechnete, schaute ich mich am Bahnhof eingehend um, ehe ich mich besagtem Schließfach näherte. Es hatte die Nummer 31 und es wartete nur darauf, von mir gelehrt zu werden. Eine junge Frau schien ebenfalls an dem Fach interessiert zu sein. Was für eine Nummer hat dieses Schließfach? Spielen Sie blinde Kuh oder können Sie tatsächlich nichts sehen? Meine Augen sind entzündet, deshalb trage ich heute keine Kontaktlinsen. Und wie steht es mit einer Brille? Brillen stehen mir nicht. Ich glaube, das ist das Schließfach, das ich suche. Die 31? Das kann nicht sein. Das ist mein Schließfach. Tatsächlich? Es sieht aber genau gleich aus wie dasjenige, das ich suche. Schließfächer sehen sich immer ähnlich. Das ist ein Naturgesetz. Aber die Nummern sehen sich in der Regel nicht ähnlich. Sie sagten 31? Das ist mein Schließfach. Vielleicht ist Ihres die 13. Halten Sie mich für bescheuert? Ich halte Sie höchstens für eine Nervensäge. Wenn Sie so weitermachen, beschwere ich mich. Tun Sie das, tun Sie das. Ich könnte Sie auch noch mit einem Buch beschweren. Aber ich glaube kaum, dass sich das Buch auf Ihrem Kopf wohlfühlt. Früher waren die Gepäckträger höflich. Ich werde jetzt dieses Schließfach öffnen. Tun Sie das, aber der Rucksack gehört mir. In diesem Fach liegt kein Rucksack, nur eine Diskette. Man hat mir meinen Rucksack gestohlen. Das ist nicht Ihr Schließfach. Ich bin noch nicht mehr Schucke. Ich habe meinen Rucksack im Schließfach 31 aufbewahrt. Hier in Genf. Wir sind hier nicht in Genf. Nicht in Genf? Nein. Aber ich habe den Intercity genommen. Ohne Kontaktlinsen gleichen sich die Intercities frappant. Das ist aber ärgerlich. Wo soll ich heute übernachten? In meinem Schließfach hat es keinen Platz. Sie bieten mir Ihr Bett an? Das ist unverschämt. Da ich mich aber in einer Notlage befinde, nehme ich Ihr Angebot an. Sie schnarchen doch nicht, oder? Die Frau ließ nicht locker. Sie folgte mir wie ein Schatten. In meinem Büro suchte sie nach einem Bett, fand aber keines und machte es sich neben meinem Schreibtisch bequem. Als ich mich zu Wort meldete, schlief sie bereits. Ich fuhr zu meinem Auftraggeber. Er hatte sich in der Zwischenzeit zu seinem Vorteil verändert. Hier lebt kein Herr Staub. Und ich dachte schon, er hätte sich in eine nette Dame verwandelt. Sie können nicht zufällig Kühlschränke reparieren? Nein, nein, aber ich kann Ihren Kühlschrank leeren. Na, der ist bereits leer und er ist defekt. Ich warte seit einer Stunde auf den Installateur. Tut mir leid, aber vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen. Vor 3 Stunden sprach ich hier im Haus mit einem großen, hageren Mann, der sich Staub nannte. In diesem Haus lebt kein Mann. Das wäre mir aufgefallen. Und was ist jetzt mit meinem Honorar? Naja, vielleicht sollten Sie doch einmal nach meinem Kühlschrank sehen. Haben Sie einen Computer im Haus? Selbstverständlich. Ich kaufe fast alles auf dem Internet. Könnten Sie für mich einen Blick in diese Diskette werfen? Ja, aber sicher. Was für ein Format hat die Diskette? Rechteckig. Zeigen Sie mal her. Oh, nicht angeschrieben. Naja, egal. Ich werde sie schon aufkriegen. Tatsächlich ließ sich die Diskette auf Ihrem Computer problemlos öffnen. Sie enthielt eine einzige Textdatei. Gemeinsam mit der netten und schönen Dame schaute ich mir den seltsamen Text darauf an. Wuschen, Knute, Pamela Andersen, Blocher, Locher, Wunderkerze, Flotter Dreier, Andromeda Contiki. Der Text scheint kodiert zu sein. Also ich weiß nicht. Das sieht nach einer Liste aus, eine Liste aus Worten und Namen. Nicht nur. Kudifudi ist kein Name. Tittenmonster auch nicht. M270N noch viel weniger. Ja, und Harakiri, das ist japanisch. Was die Leute alles aufschreiben? Erstaunlich. Noch viel erstaunlicher ist, dass dieser Unsinn in einem Schließfach aufbewahrt wird. Naja, vielleicht ergibt dieser Unsinn für bestimmte Personen einen Sinn. Also doch kodiert. Wie aber lässt sich das aufschlüsseln? Soll ich Ihnen den Text ausdrucken? Tun Sie das. Das macht dann 25 Franken. Wie bitte? Ja, mein Anwalt verrechnet ein Fax mit 50 Franken. Da darf ich doch für ein paar ausgedruckte Seiten auch was verlangen. Ich bezahlte und sie druckte. Es kamen 10 Seiten zusammen, alle voll mit seltsamen Worten und Namen. Ich faltete die Papiere und steckte sie ein. Als ich mich von Frau Peyer verabschiedete, schien draußen die Sonne. Allerdings nicht für lange. Ein heftiger Schlag auf meinen Hinterkopf ließ es abrupt Nacht werden. Als ich erwachte, pfiffen die Vögel in meinem Kopf. Als ich die Augen öffnete, sah ich die Vögel über meinem Kopf. Und als ich aufzustehen versuchte, wünschte ich mir, ein Vogel zu sein. Der Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Na, Maloney, haben Sie gut geschlafen? Bin ich etwa auf dem Polizistenfriedhof gelandet? Sie befinden sich in einem öffentlichen Park. Da gehören Leute wie Sie früher oder später auch hin. Ich persönlich habe ja nichts gegen Penner, solange sie frisch geduscht sind und die Gesetze achten. Jemand hat mich niedergeschlagen. Und danach sind Sie auf dieser Parkbank erwacht. So ist es. Und was ist mit dem Mann, der neben Ihnen lag? Was für ein Mann? Ich schlafe nie zu zweit auf einer Parkbank. Der Mann lag neben der Bank und er war tot. Erschossen, Maloney. Seltsam ist nur, dass der Mörder nur ihn erschossen hat. Wahrscheinlich ahnte er, dass bei ihm nichts zu holen ist. Jemand hat mir die Diskette gestohlen. Eine Diskette? Sind darauf Ihre Fälle gespeichert? Viel kann dabei nicht verloren gehen, Maloney. Wie heißt der Mann, der tot neben der Parkbank lag? Nils Staub. Mehrfach vorbestraft wegen Betrügereien. Ein kleiner Fisch, Maloney. Staub hatte mich beauftragt, die Diskette aus einem Schließfach zu holen. Und jetzt ist die Diskette tot und Ihr Klient verschwunden. Umgekehrt. Egal, Maloney. Sie sollten unter die Dusche und einen Kaffee trinken. Ich verzichte darauf, Sie zu verhaften. Sie würden sowieso nicht gestehen. Rüsse doch, oder? Und ein Verhör kostet den Steuerzahler nur unnötig Geld. In Ihrem Fall ist der Whisky schneller als das Gesetz. Oder sind Sie seit kurzem abstinent? Dann müsste ich mir das mit der Verhaftung noch einmal überlegen, Maloney. Es dauerte lange, bis ich mich in der Welt wieder zurechtfand. Mein Schädel brummte und meine Knie wackelten. In meinem Büro duftete es nach Kaffee und Schilzander. Ich trank eine Tasse und wunderte mich über die Frau, die in meinen Schreibtischschubladen herumwühlte. Wussten Sie, dass fast alle Büroangestellten sehr persönliche Dinge in ihrer untersten Schublade aufbewahren? Wenn Sie so weitermachen, werden Sie bald bei meinen ganz persönlichen Dingen landen. Die bewahre ich im Keller auf. Sie haben mir Ihr Büro als Nachtquartier überlassen. Wenn Sie nicht wollen, dass ich in Ihren Papieren herumschnüffle, dann schließen Sie gefälligst Ihren Schreibtisch ab. Dieses Hotel hat die nächsten 25 Jahre geschlossen. Packen Sie Ihre 7 Sachen und verschwinden Sie. Ich habe keine 7 Sachen. Sie sehen doch selber, dass ich noch immer die gleichen Kleider trage wie gestern. Na und? Ich trage diesen Anzug seit 5 Jahren. Das sieht man. Sie werden dieses Büro nur noch in Ihrer Erinnerung sehen. Sie dürfen noch einen Kaffee trinken, danach verschwinden Sie. Also gut. Sie geben mir 100 Franken und ich verschwinde. Ich höre wohl nicht richtig. 100 ist nicht viel. Ich könnte natürlich auch nichts verlangen und dafür vor Ihrer Bürotür schlafen, wenn Ihnen das lieber ist. Mein Schädel brummte noch immer und meine Brieftasche war leer. Es gelang mir schließlich, die Frau mit einem Gutschein eines Restaurants zu besänftigen. Das Restaurant war vor einem Jahr pleite gegangen, was auch nicht verwunderlich war angesichts der Speisekarte, die schon von Weitem nach Mikrowelle roch. Ich machte mich wieder einmal auf den Weg zu dem schönen Landhaus. Ich kann nichts kaufen, ich kann nichts sprechen Deutsch. Und ich kann nichts können dafür. Ich kann nur arbeiten, arbeiten, putzen, putzen, ganzen Tag putzen. Und wo waren Sie gestern? Sie von einer fremden Polizei. Die Polizei ist mir zwar nicht fremd, aber ich ziehe es vor, privat zu ermitteln. Ich arbeite, ganzen Tag arbeite. Und wo ist Frau Peier? Ausgehörige Frau aus Italia, viel reich, immer weg, immer zurück mit der neuen Gesicht und viele Weh, viele Dolor, Schmerz. Und wie heißt die operierte Frau aus Italien? Giovanetti. Jetzt aber fertig, ich Gatzafutter, ganze Tag Gatzafutter. Aber gestern nix Gatzafutter, gestern blau gemacht, ganzer Tag. Ich krank? Beine, schwere Beine. Ich stehe, ganze Tag stehe. Sie zeigte mit der Hand zur Tür und ich verließ das Haus ein wenig unsicher, da ich mich schmerzhaft an meinen letzten Abgang erinnerte. Doch diesmal lauerte mir niemand auf. Zu meiner Überraschung traf ich in meinem Büro auf einen neuen Untermieter. Er hielt mir lächelnd eine Luger unter die Nase. Ich habe leider etwas vergessen. Vermutlich Ihren Anstand. Sie dürfen sich aber bei mir entschuldigen. Ich bin ein Profi. Der Schlag auf den Kopf ist meine Spezialität. Die Kopfschmerzen werden wieder verschwinden. Ich bin aber auch ein Profi im Umgang mit Schusswaffen. Und was verschafft mir die Ehre, von Ihnen erschossen zu werden? Ich werde Sie nicht erschießen. Nicht, wenn Sie mir die Diskette aushändigen. Die besitzen Sie bereits. Die eine, ja. Wo aber steckt die andere? Da schau her! Die Diskette hat eine Freundin. Hatten die beiden Streit und sich vorübergehend getrennt? Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Wenn Sie mir die Diskette nicht aushändigen, muss ich Sie leider erschießen. Und was ist, wenn die zweite Diskette nie in meinem Besitz war? Sie sind Detektiv. Besorgen Sie sie. Weshalb haben Sie Nils Staub erschossen? Sie kennen doch den schönen Spruch aus unzähligen Western. Ich piss auf dein Grab, amigo. Auch nicht schlecht. Staub wusste zu viel. Jetzt weiß nur noch ich, was man mit den beiden Disketten anstellen kann. Vorausgesetzt, sie kriegen beide. So ist es. 24 Stunden. Denken Sie daran. Er lächelte und verließ mein Büro im Rückwärtsgang. Ich ging zum Fenster und sah, wie der Mann in einen Renault stieg und wegfuhr. Die Nummer konnte ich nicht lesen. Dafür erkannte ich die Frau, die auf dem Gehsteig stand und etwas in ein kleines Notizbuch schrieb. Es war Frau Peier, die Frau mit dem teuersten Drucker der Stadt. Ich beobachtete Frau Peier und folgte ihr. Sie benutzte die öffentlichen Verkehrsmittel und schien sich ihrer Sache sicher zu sein. Nachdem sie in einer Apotheke Medikamente gekauft hatte, fuhr sie wieder zurück, stieg dann in einen Bus, der uns direkt zum Polizeipräsidium brachte. Ich staunte nicht schlecht, als Frau Peier mir vorgestellt wurde. Diese Frau ist vom Staat, Maloney. Nur der Staat schröpft Bürger so hemmungslos wie Frau Peier. Ich ermittle für die Bundespolizei. In fremden Landhäusern. Frau Peier hat uns darüber informiert, dass Sie vor dem Haus niedergeschlagen wurden. Das ist aber nett. Wieso aber haben Sie den Angriff nicht verhindert? Das hätte die ganze Aktion gefährdet. Was denn für eine Aktion? Haut den Maloney, oder was? Sie wurden sozusagen für den Staat geopfert, Maloney. Ist das nicht ein tolles Gefühl, einmal im Leben für etwas gut zu sein? Jetzt reicht es aber. Ich möchte endlich aufgeklärt werden. Kein Problem. Soll ich bei den Bienen anfangen? Dieser Mann ist unerträglich. Ich hoffe, Sie eifert mir nicht nach, Frau Peyer. Ja, wir arbeiten eng mit der lokalen Polizei zusammen, aber selbstverständlich haben wir unsere eigenen Methoden. Wir möchten Sie bitten, mit uns zu kooperieren. Ich kooperiere aber nicht gerne. Das ist schade. Tja, da müssen wir Sie leider hinter Gitter bringen. Wofür, bitteschön? Beihilfe zum Mord. Es gibt Leute, die lassen sich für wenig Geld in einen Zeugen verwandeln, Maloney. Und es gibt Polizeibeamte, die liebend gern gegen Sie aussagen würden. Sie dürfen das nicht persönlich nehmen, Maloney. Ich nehme das aber sehr persönlich. Ein Mann will mich erschießen und der Staat will mich einlochen. Und das alles nur für eine Diskette. Es geht um zwei Disketten. Auf der einen sind nur Worte und seltsame Namen drauf. Und auf der anderen ist der Schlüssel zu den Worten und Namen. Mehr dürfen wir Ihnen nicht verraten, Maloney. Wir gehen davon aus, dass der oder die Besitzer der zweiten Diskette mit Ihnen Kontakt aufnehmen werden. Weshalb ausgerechnet mit mir? Die eine Diskette wurde mir gestohlen. Naja, wir gehen davon aus, dass die Besitzer der zweiten Diskette Sie beobachtet haben, als Sie das Schließfach öffneten. Mir dämmert langsam, wer die zweite Diskette besitzt. Na, umso besser. Wie heißt der Mann? Es ist eine Frau. Sie schlief gestern Nacht in meinem Büro. War die Frau betrunken oder nicht bei Sinnen? Sie war kurzsichtig. Das erklärt einiges, Maloney. Die Frau wird wieder an Sie herantreten. Wir werden in Ihrer Nähe sein. Das ist aber nett. Ja, und jetzt fahren Sie zurück in Ihr Büro und warten Sie. Ich nickte und ging. Doch ich hatte keine Lust, in meinem Büro zu warten. Stattdessen ging ich in eine Bar. Es dauerte nicht lange, bis ich Gesellschaft erhielt. Was für ein Zufall. Suchen Sie nach einer Gefährtin für die dunkle Nacht? Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie beobachten mich seit Stunden. Wie kommen Sie darauf? Mein siebter Sinn sagt mir, dass es keine Zufälle gibt. Schon gar keine weiblichen. Und wenn es so wäre? Was hat es mit den Disketten auf sich? Sie haben sich die Textdatei angeschaut. Sie sollten Bescheid wissen. Worte und Namen und kein Code dazu. Der Schlüssel ist die zweite Diskette. Und die ist in Ihrem Besitz? Wie viel, glauben Sie, ist diese Diskette wert? Nicht viel. Nur ein Maloney. Man wird mich erschießen, wenn ich die Diskette nicht bis morgen Mittag auftreibe. Und wie viel ist Ihnen Ihr Leben wert? Was verlangen Sie? 1 Million. So viel kriege ich nicht einmal, wenn ich alle meine Organe verkaufe. Dann tut es mir leid. Am besten, ich verhandle dann zu Interessenten. Wann kommt er zu Ihnen? In ein paar Stunden. Er ist bewaffnet und er wird uns beide erschießen. Sie werden sich doch sicherlich vor mich werfen und alle Kugeln von mir abhalten, oder? Gemeinsam leerten wir ein paar Gläser. Ursula Münger erzählte mir von ihrem Job als Bürohilfe bei Nils Staub und von dem wertvollen Geheimnis, das er ihr in einer Liebesnacht anvertraut hatte. Die Sonne ging auf, als wir in mein Büro torkelten. Nach ein paar Stunden Schlaf wurden wir durch einen bewaffneten Besucher geweckt. Ursula Münger kam sogleich zur Sache. Du kannst uns beide erschießen, Viktor. Oder du kannst nur Philip Maloney erschießen. Nützen wird es dir nichts, weil ich die Diskette besitze, nach der du suchst. Du? Nils sagte mir, dass du zu dämlich seist, um durchzublicken. Dämlich sind nur die Männer. Frau Münger möchte die Diskette verkaufen. Natürlich möchte sie das. Es gibt aber keinen Käufer. Vielleicht einigen Sie sich auf einen Preis. Ja, das geht nicht. Die Disketten gehörten Nils und mir. Uns gelang der große Coup. Vielleicht erklärt mir mal jemand, was genau auf der zweiten Diskette drauf ist. Eine Textdatei, lauter Namen, Politiker, Wirtschaftsleute und Beamte. Und das soll eine Menge Kies wert sein. Diese Namen sind der Schlüssel zur ersten Diskette. Zusammen macht alles Sinn. Die Worte und Namen auf der ersten Diskette sind die Passwörter der Personen auf der zweiten Diskette. Mit diesem Wissen kann man rund 500 Computer und Datenbanken knacken. Eigentlich müsste man jede Woche sein Passwort ändern. Aber der Mensch ist träge und ein Gewohnheitstier. Praktisch alle diese Passwörter sind noch aktuell. Damit kommt man an Informationen, die ein Vermögen wert sind. Verstehe. Deshalb interessiert sich die Bundespolizei für die Disketten. Die Bundespolizei? Dass ich nicht lache. Haben Sie Frau Del Ponte im Schreibtisch versteckt? Nein, aber Frau Peyer wacht vor meiner Tür. Er lügt. Lass uns den Deal machen. 100.000 und die zweite Diskette gehört dir. Vergiss es. Mist. Ein Hinterhalt. Ich werde alle erschießen. Sie werden niemanden erschießen. Los! Alle auf den Boden! Hände nach vorn! Ich hatte keine Lust, mich hinzulegen. Viktor Chans ebenfalls nicht. Frau Payer dankte es ihm mit einem gezielten Schuss in die Schulter. Chans ließ seine Waffe fallen und Ursula Münger legte sich flach auf den Boden. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Schlüssel.